Kapitel 27 Präteritum Modalverben Beispiel Heute muss ich arbeiten. Gestern musste ich nicht arbeiten. Gestern musste ich nicht arbeiten. Gestern musste ich nicht arbeiten. Und jetzt Sie. Heute muss ich arbeiten. Gestern musste ich nicht arbeiten. Heute muss er arbeiten. Gestern musste er nicht arbeiten. Heute können wir lange schlafen. Gestern konnten wir nicht lange schlafen. Heute darf man hier rauchen. Gestern durfte man hier nicht rauchen. Heute soll sie viel Wasser trinken. Gestern sollte sie nicht viel Wasser trinken. Heute will ich Fernsehen. Gestern wollte ich nicht Fernsehen. Heute möchte ich ins Kino gehen. Gestern wollte ich nicht ins Kino gehen. Heute muss sie kochen. Gestern musste sie nicht kochen. Heute möchte er viel essen. Gestern wollte er nicht viel essen. Heute kann er Fußball spielen. Gestern konnte er nicht Fußball spielen.